Turn with me tonight to Hebrews 11. Blättert mit mir jetzt zum Hebräerbrief Kapitel 11. And Genesis chapter 41. Und 1. Mose 41. Okay. And let's pray. Und dann wollen wir beten. Father in heaven, we thank you for your word. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. It's quick and powerful. Und das ist scharf und es ist mächtig. Sharper than any two-edged sword. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Can even divide our soul from our spirit. Und es trennt Geist von unserem von unserer Seele. And can discern our thoughts and motives of the heart. Und es erkennt die Motive des Herzens und unsere Gedanken. So bless your word through the Holy Spirit. Also segne dein Wort durch den Heiligen Geist. Let us be encouraged, so dass wir ermutigt werden. And strengthened tonight. Und gestärkt heute in our faith. In unserem Glauben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we left off at verse 20. Wir haben also aufgehört im Vers 20. Hebrews 11:20. Hebräer 11:20. By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Durch Glauben segnete Isaac auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. A few months ago we spent about 4 Sundays on this. Vor ein paar Monaten haben wir 4 Sonntage lang über diese Sache gesprochen. So we're going to skip this verse tonight. Also werden wir diesen Vers heute Abend überspringen. And we're going to go to verse 21. Und kommen gleich zum Vers 21. By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped leaning upon the top of his staff. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Again, faith means I trust what God says. So glaube nochmals. Das bedeutet, ich vertraue auf das, was Gott sagt. Faith comes by hearing. Glaube kommt durch das Hören. What God says. Auf das, was Gott sagt. And when I trust it, und wenn ich darauf vertraue, I have faith. Dann habe ich Glauben. So let's turn to Genesis 41. Blättern wir zu 1. Mose 41. Some of us maybe don't know the story. Vielleicht kennen einige von uns nicht die Geschichte. Or at least in detail. So zumindest im Detail nicht. But this is a story of Joseph. Da geht es um Joseph, who was sold into slavery by his 10 brothers. Er wurde in die Gefangenschaft verkauft durch seine 10 Brüder. He had 11, but the youngest one wasn't there. Er hatte 11, aber der jüngste war damals nicht dabei. The 10 older brothers sold him because they were jealous. Und die 10 älteren Brüder verkauften ihn, weil sie eifersüchtig waren auf ihn. Because Jacob, his father, loved Joseph so much. Weil der Jakob, sein Vater, ihn so sehr liebte. And Joseph was in Egypt. Und Joseph war in Ägypten. He was a slave. Er war dort Sklave. And then he was accused of adultery. Dann wurde er dort des Ehebruchs bezichtigt. By the wife of his master. Von der Ehefrau seines Meisters. And then he wound up in prison. Und schließlich kam er ins Gefängnis. Chained. In Ketten gelegt. In a dungeon. In ein Verlies. And he was in a lot of distress. Und da gab es wirklich sehr viel Stress für ihn. But God was with him. Sehr viel Leid und Elend. Aber and Gott this war went bei ihm. On a number of years, a dozen or so more years. Und das war einige Jahre lang so. And he writes here, und hier in Genesis 41, im 1. Mose 41, Vers 50. And unto Joseph were born 2 sons. Und dem Joseph wurden 2 Söhne geboren. Before the years of famine came. Ehe das Jahr der Hungersnot kam. Verse 51. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. Und Joseph gab dem Erstgeborenen den Namen Manasseh. For God said, denn Gott, for God said he hath made me forget all my toil and all my father's house. Denn Gott hat mich vergessen lassen all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. And he named the second, und dem zweiten gab er den Namen, or the name of the second he called Ephraim. Dem gab er den Namen Ephraim. For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Now we know the story that Joseph was in prison. So wir kennen die Geschichte. Joseph war im Gefängnis. And Pharaoh had a dream. Und der Pharao hatte einen Traum. And Joseph interpreted the dream. Und der Joseph legte diesen Traum aus. It was 7 years of famine followed. I'm sorry, 7 years of prosperous. fertility. Da ging es um sieben fette Jahre. And agriculture. Also in Bezug auf die Landwirtschaft. Followed by 7 years of famine. Gefolgt von sieben Hungersjahren. And he counseled Pharaoh to find a man who could rule over this. Und er empfahl dann dem Pharao einen Mann, der über diese Sache dann die Regentschaft führen sollte. So Pharaoh said, well, since God gave you, since God is with you, I'll place you over all of this. Der Pharao hat gesagt, nun, nachdem Gott ja mit dir ist, werde ich dich über all das setzen. So suddenly Joseph was elevated to the number one governor under Pharaoh. Also plötzlich wurde der Josef zum ersten Regierungsbeamten unter dem Pharao. And before the famine came, he had these two sons. Und bevor diese Hungersnot auftrat, hat er diese zwei Söhne. He names the first one Manasseh. Den ersten nennt er Manasse. Which is interesting. God has caused me to forget. Und das ist interessant. Das heißt, Gott hat mich vergessen lassen. My affliction. Meine Mühe. And the pain that my family caused me. Und diese ganze Mühe, die mir auch das Haus meines Vaters anschauen hat lassen, das heißt also von seinen Brüdern ist die Rede. God has caused me to be fruitful. Und der zweite Sohn, das bedeutet, Gott hat mich fruchtbar gemacht. This is very, very applicable to us tonight. Das lässt sich wirklich sehr, sehr gut anwenden auf uns heute Abend. Okay, now flip over to Genesis 48. Nun blättert mal weiter zu 1. Mose 48. And this ties into Hebrews 11. Und das lässt sich dann wieder gut mit Hebräer 11 verbinden. Verse 1. Vers 1. Now it came to pass after these things that one told Joseph, behold, thy father is sick. Und es geschah nach diesen Tagen, dass man dem Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Now Jacob has come to Egypt. So Jakob kam nach Ägypten. I'm not going to go through the whole story. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte durchmachen. But famine came and the brothers came for grain. Also die Hungersnot trat auf und die Brüder kamen, um Getreide zu erbitten. Joseph recognized his brothers. Der Josef hat seine Brüder erkannt. But he disguised himself by speaking through a translator. Aber er hat sich selbst damals verstellt und hat also durch einen Übersetzer mit ihnen gesprochen. And then he had them bring the younger brother. Und dann mussten sie den kleineren Bruder, den jungen Bruder, noch bringen. And then he had his servant put the vase in the sack of the younger brother. Und dann ließ er von einem Diener diesen goldenen Kelch in eines der Gepäckstücke des jungen Bruders geben. Then he accused them of stealing. Dann hat er sie angeklagt, dass sie etwas gestohlen hätten. And they were all distressed, saying, "God is getting us back! Oh my God!" Wow. Und die waren da ganz, ganz außer sich und haben gesagt, Gott, zahlt uns das heim jetzt. And then one of the brothers says, while Joseph is listening, und einer der Brüder sagt, während ihm Joseph zuhört, God is getting us back for what we did to our brother Joseph. Gott, zahlt uns das jetzt heim, was wir damals unserem Bruder Joseph angetan haben. Don't you remember the distress he was in? Erinnert ihr euch nicht an diese Mühsal, in der er sich he befand? He was sold as a slave. Er wurde als Sklave verkauft. They were going to kill him. Die würden ihn dann töten. If it was not for Judah, wenn es nicht um Judah wäre, who prevailed over the brothers, der nämlich diesen Brüdern dann der ihnen sagte, do not kill him. Tötet ihn nicht. Ah, let's kill him. Come on. Ah, bringen wir den um. Stand this kid. Ich halte nicht aus. Bringen wir ihn um. Everything is Joseph. Everything alles, is Joseph. Alles dreht sich nur um den Josef. So sick of Dad talking about Joseph. Mir Joseph, so sehr jetzt. Joseph. Let's Joseph. Kill him and get rid of him. Come on. Bringen den um. Lassen wir den um. Let's kill him. Wir just, I'll do it. Ich mach das. I can't wait to do it. Ich kann es gar nicht erwarten. Can you imagine killing your younger brother? Man könnte euch das vorstellen, deinen jüngeren Bruder umzubringen. And Judah prevailed. Und der Judah ist da eingetreten. And he said, look, don't kill, let's sell him. Just sell him as a slave. Schaut doch mal, lasst uns ihn doch verkaufen als Sklave. Which was God's plan. Und das war der Plan Gottes. So this whole thing happens. Also diese ganze Sache finally geschieht. Finally Joseph reveals himself. Und der Josef lässt sich dann gibt sich zu erkennen, says, I am your brother Joseph, und sagt, ich bin euer Bruder, der Josef, sold into Egypt, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Is my father still alive? Also lebt mein Vater noch? And then Jacob comes. Und dann kommt der Jakob. Jacob doesn't even believe the story. Und der Jakob glaubt gar nicht an diese Geschichte. They come back and they said, Joseph is alive. Die kommen zu ihm zurück und sagen, Josef lebt. And Jacob starts to shake. Und der Jakob beginnt zu zittern. Don't tell me these things. Sagt mir sowas nicht. He's alive. Er lebt. And when Joseph saw all the caravan coming, und als Joseph diese ganze Karawane sieht, die da kommt, he said, "My son Joseph lives." Da sagte ihm, mein Sohn Joseph, er lebt. And he came to Egypt. Und er kommt nach Ägypten. And when they saw each other, und als sie sich gegenseitig erblicken, they hugged a long time. Da umarmen sie sich ganz lange. This is a picture of what's going to happen when we get to heaven. Und das ist ein Bild für das, was passieren wird, wenn wir in den Himmel kommen. We're going to hug people a long time. Wir werden andere Leute ganz lange umarmen. I'd like to be there when Mrs. Palm meets Walter. Ich würde gerne dort sein, wenn die Frau Palm den Walter trifft. They're going to hug a long time. Sie werden sich lange umarmen. It says that they hugged and they wept a long time. Es heißt, sie haben sich umarmt und sie weinten sehr lange. Joseph buried his face in his father's neck. Und der Josef vergrub sein Gesicht an der Seite seines Vaters. Because they never thought they'd see each other again. Weil sie gedacht haben, sie würden sich niemals wiedersehen. And somehow in all of us there's a little bit of unbelief. Und in jedem von uns steckt ein wenig Unglaube. We don't understand the resurrection. Wir verstehen die Auferstehung nicht. I mean, we hope, but we don't really trust. Ja, ich meine, wir hoffen darauf, aber wir vertrauen nicht wirklich darauf. But when we see each other face to face, aber wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen werden, heaven's going to be a place of hugging for a long time. Da wird der Himmel ein Platz sein, wo man sich für lange, lange Zeit umarmen wird. I'm sure right now there's people almost every other second coming to heaven. Ich bin mir sicher, jede Sekunde kommt jemand in den Himmel. Every 3 seconds there's people. Alle 3 Sekunden. And they're just at the gate hugging hundreds of people that they knew. Und beim Eintreten, da werden sie sich umarmen mit Hunderten von Leuten, die anyway, sie kennen. Anyway, Jacob is now there. Also der Jakob ist jetzt da. He's living in Egypt. Er lebt in Ägypten. But now he's old and he's sick. Aber nun ist er alt und krank. And listen to this. Und nun achtet auf Folgendes. Verse 3. Vers 3. Jacob said to Joseph. Der Jakob sagte zu Josef. God Almighty appeared to me at Luz. Gott der Allmächtige erschien mir in Luz. In the land of Canaan and blessed me. Im Land Kanaan und er segnete mich. And he said to me. Und er sprach zu mir. Now remember what faith is. Erinnert euch, was Glaube bedeutet. Trusting what God said. Auf das zu vertrauen, was Gott gesagt and hat. And Jacob will now quote what God said. Und der Jakob zitiert nun, was Gott gesagt hat. And he said to me, behold, I will make thee fruitful. Und er sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar and machen. And multiply thee. Und dich vermehren. I will make of thee a multitude of people. Und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen. I will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession. Und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. And now thy two sons, Ephraim and Manasseh. Und nun deine beiden Söhne, Ephraim und Manasseh. Which were born unto thee in the land of Egypt. Die dir im Land Ägypten geboren wurden. Before I came to thee into Egypt, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, are mine. Sie sollen mir gehören. Watch this. Und beachtet Folgendes. As Reuben and Simeon, they shall be mine. Sie sollen mir gehören wie Reuben und Simeon. You know what this means? Wisst ihr, was this das bedeutet? Is unbelievable. Das ist unglaublich. Reuben was the firstborn. Der Reuben war der Erstgeborene. Simeon was the secondborn. Simeon der Zweitgeborene. Reuben defiled his father's bedroom. Und der Reuben hat eigentlich den Schlafgemach seines Vaters through immorality. Durch Unmoral. Simeon was a murderer. Simeon war ein Mörder. Him and his brother Levi. Er und sein Bruder Levi. Because someone defiled their sister. Weil jemand seine Schwester missbraucht hat. They wiped out the men of Shechem. They wiped out the entire village. Sie haben diese ganze Ortschaft dort, die ganze Sippe ausgerottet. By deception and murder. Und zwar durch Täuschung und durch Mord. These were the first 3 sons. Das waren die ersten 3 Söhne. Reuben and Simeon. Reuben und der Simeon. And then Levi. Und dann der Levi. And as you look in the next chapter. Und wenn ihr dann im nächsten Kapitel verse, schaut. Chapter 49. In Kapitel 49. You see. Look at verse 1. And Jacob called unto his sons and said, gather yourselves together, and I will tell you that which shall befall you in the last days. In Vers 1 heißt es da, und Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch, und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Gather yourselves together, hear, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Reuben! Reuben, you are my firstborn, mein Erstgeborener bist my du. Might and the beginning of my strength, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, the excellency of dignity, Vorrang an Hoheit, and the excellency of power, und Vorrang an Macht, unstable as water, du bist übergewalt wie die Wasser, thou shalt not excel, Also du bist, du sollst keinen Vorrang haben. What does it say? Just yeah. What does it say? Du sollst keinen Vorrang haben. Okay. I'll just read my verse and you read yours. Unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest into thy father's bed, then defilest thou it, and he went up to my couch. Du bist übergewalt wie die Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Watch this picture. Da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. This is such an encouragement. Schau dich dieses Bild an. Das ist solch eine Ermutigung. When we are in affliction, wenn wir Anfechtung ertragen müssen, we have no idea what God is going to do. Weil wir überhaupt keine Vorstellung haben von dem, was Gott machen wird. Reuben is disqualified. Der Reuben ist disqualifiziert. He's disqualified because of an act of dishonor against his father. Wegen einer Handlung der Unehrenhaftigkeit gegenüber seinem Vater. Number two, Simeon is disqualified. Punkt 2, der Simeon ist auch disqualifiziert. Number 3, Levi is disqualified. Der dritte, der Levi, ist auch draußen. Number 4 was Judah. Nummer 4 war dann der Judah. And Judah was the one who prevailed against the brothers to save the life of Joseph. Er war derjenige, der sich durchgesetzt hat gegenüber seinen Brüdern, um das Leben von Josef zu retten. And now Messiah will come through Judah. Und nun wird der Messias durch diese Linie des Judah kommen. Do we realize how much these people lost? Ist uns eigentlich klar, wie viel diese Menschen da verloren haben? Jesus is not the lion of the tribe of Reuben. Jesus kommt nicht aus der Stammeslinie des Ruben. He is the lion from the tribe of Judah. Er ist der Löwe aus dem Stamme von Juda. Wow. And now, und nun, the grandsons of Jacob, die Enkelkinder von Jakob, are going to be adopted by Jacob. Sie werden von Jakob adoptiert. And he's going to give the grandson Ephraim, und dem Ephraim, seinem Enkel Ephraim, Reuben's place. Gibt er den Platz von Reuben. He's going to give him the birthright of his firstborn. Er gibt ihm nämlich das Geburtsrecht des Erstgeborenen. Number one and number two. Zum ersten und he's zum gonna zweiten. Receive two of his grandsons into the tribes. Zwei seiner Enkel nimmt er auf in seinen Stamm. One in place of Levi. Den einen anstelle des Levi. And one for Joseph. So two for Joseph. Und also zwei für den Joseph. Instead of Joseph, they'll be called Ephraim and Manasseh. Und anstelle des Josef heißen sie eben Ephraim und Manasse. You think back when Joseph is in prison. Denkt einmal zurück, wenn Josef da, wie er da im Gefängnis saß. You think back when he's in the pit looking up at his brothers. Wenn er da in diesem Loch ist und auf seine Brüder blickt. And the absolute distress in his heart thinking, what is going on? What is going on? Und einfach diese Verzweiflung in seinem Herz, und er fragt sich, was ist denn da geschehen? And was then ist he's da los? Sold and he's being dragged away screaming at his brothers. Und dann wird er verkauft und er wird da weggeschleppt von seinen Brüdern, no, und er schreit. No! Screaming at the top of his lungs. Er schreit voller Lautstärke, schreit er. Nein, dragged nein. Away, und er wird weggezerrt. Screaming and crying. Der schreit und weint. And they're just watching him. Und die blicken ihm nach. See you later, dreamer. Wir sehen dich dann, Träumer. Bye bye, buddy. Auf Wiedersehen, servus. Just kind of mocking as he's dragged away. Sie spotten da über ihn, wie sie ihn da wegzerren. And watch what God does. Und jetzt achte darauf, was Gott daraus macht. Now watch, this gets even more amazing. Es wird noch erstaunlicher. Let's go to verse 9. Gehen wir zum Vers 9. And Joseph said unto his father. Und Josef sagt zu seinem Vater. Verse 8. Israel beheld Joseph's sons and said, who are these? Verse 8. Is it verse 8? Chapter 48. Ah, 48. Okay. 48, yeah. Also 48 ist das Kapitel und der Vers 8. I'm getting ahead. Now I'm getting behind. Verse 8. Israel beheld Joseph's sons and said, who are these? Als Israel die Söhne Josefs sah, sagte er, wer sind diese? And Joseph said unto his father, they are my sons. Und Josef sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne. Whom God hath given me in this place. Die Gott mir hier gegeben hat. And he said, bring them, I pray unto me, and I will bless them. Sagte er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Now the eyes of Israel were dim for age, so that he could not see. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. And he brought them near unto him, and he kissed them and embraced them. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. And Israel said unto Joseph, und Israel sprach zu Josef, I had not thought to see thy face. Ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch and einmal lo, zu sehen. God has shown me also thy seed. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Joseph brought them from between his legs. Und Joseph nahm sie von seinen Knien weg. It must have been just little things. Das waren noch ganz kleine Jungs. And he bowed himself with his face to the earth. Und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. And Joseph took them both. Und Joseph nahm sie beide. Now it gets interesting. Jetzt wird spannend. Ephraim in his right hand toward Israel's left hand. Ephraim mit seiner rechten zur linken Israels. Manasseh in his left hand toward Israel's right hand. Und Manasseh mit seiner linken zur rechten Israels. And brought them near to him. Und brachte sie zu ihm. And remember, Manasseh is the older one. Erinnert euch, der Manasseh ist der ältere. And in his name is God caused me to forget. Und sein Name bedeutet, Gott hat mich vergessen lassen. Ephraim, God has caused me to be fruitful. Und der Ephraim, das bedeutet, Gott hat mich dazu gebracht, fruchtbar zu sein. Diese zwei Segnungen. God has caused me to forget. Gott hat mich dazu gebracht, zu vergessen. And this is what some of us need to experience tonight. Und das ist es, was auch einige von uns heute Abend erfahren müssen. In the land of our affliction. Im Lande unserer Anfechtungen. God had done it. Gott hat es gemacht. God caused Joseph to forget. Gott hat dem Josef vergessen lassen. He didn't even remember what they did to him. Er hat sich gar nicht mehr daran erinnert, I mean, was sie ihm angetan hatten. Ich meine, er wusste. He remembered it in his memory, but not in his heart. Er erinnerte sich in seinem Gedächtnis, ja, aber nicht in seinem Herzen. By faith he was trusting God. Und im Glauben vertraute er auf Gott. All things were working to the good. Alle Dinge werden sich zum Guten wenden. By faith he was forgetting in his heart. Und im Glauben vergaß er in seinem Herzen. And pressing on with God's plan. Und er ging einfach weiter im Plan Gottes. And God was causing him to be fruitful. Und Gott hat es dann dazu gebracht, dass er fruchtbar wurde. God was with him. Gott war bei he ihm. Was elevating him. Er erhob ihn. And suddenly he was the governor. Und plötzlich war er der Regierende. Yeah, God caused me to be fruitful. Ja, Gott hat es gemacht, dass ich jetzt Frucht bringe. I don't even remember in my heart what they did to me. Ich erinnere mich gar nicht in meinem Herzen, was sie mir angetan haben. And now God's causing me to be fruitful. Und jetzt bringt mich Gott dazu, Frucht and zu bringen. Now I'm married. Und jetzt bin ich verheiratet. And my firstborn. Und mein Erstgeborener. I will call Manasseh. Ich werde ihn Manasseh nennen. God has caused me to forget. Gott hat mich dazu gebracht, zu vergessen. Oh boy! Oh. And another one, Ephraim. Und noch ein zweiter, der Ephraim. God has caused me to be fruitful. Gott hat es gemacht, dass ich Frucht bringe. Now watch this, it gets nice. Und nun beachtet Folgendes. Okay, and verse 14. Vers 14. Israel stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head. Da streckte Israel seine rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf. Who was the younger? Obwohl er der Jüngere and war. The left hand on Manasseh's head. Und seine linke auf Manasses Kopf. Guiding his hands wittingly, for Manasseh was the firstborn. Er legte seine Hände übers Kreuz, denn Manasseh war der Erstgeborene. And he blessed Joseph and said. Und er segnete Joseph und sprach. God before whom my father Abraham and Isaac did walk, the God who fed me all my life long unto this day. Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. The angel which redeemed me from all evil. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. Bless the lads. Segnet die Knaben. And let my name be named on them. Und in ihnen werde mein Name genannt. And the name of my fathers Abraham and Isaac. Und der Name meiner Väter Abraham und and Isaac. And let them grow into a multitude in the midst of the earth. Und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. And when Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. Und als Joseph sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen. And he held up his father's hand to remove it from Ephraim's head. Und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzunehmen. Unto Manasseh. Auf Manasses Kopf. This is the only record of Joseph doing something that was not perfectly godly. Und das ist die einzige Aufzeichnung, wo wir davon lesen, dass Joseph etwas tut, was nicht wirklich vollkommen göttlich war. So here. Also da ist die he Hand. Lays his hands on the heads. Er legt diese Hand auf den Kopf. And Joseph is watching and he says, und der Josef schaut zu und tries to pull the hands off and move them. Er versucht diese Hand wegzuziehen und versucht sie wegzubewegen. Like just intruding on his dad's privacy. Einfach Gott, also seinem Vater da eindringend auf sein Just grabbing his hands so rudely. Er nimmt diese Hand ganz, ganz so with dishonor, just grabbing direkt. The hands. Er ehrt ihn darin nicht. What's he doing? What's he doing? Was macht er da? Was macht er da? No, no, no, nein. No! It's this way. Nein, so gehört das. This is the firstborn. Das ist der Erstgeborene. This is Manasseh. Das ist der Manasseh. This is what God caused me to forget. Das ist derjenige, der mich vergessen lässt. That's the firstborn. Das ist der Erstgeborene. That gets the blessing. Er bekommt den Segen. And God says no. Und Gott sagt nein. No, I don't bless that. Nein, das segne ich nicht. We're going to forget. Wir werden vergessen, that we forgot. Dass wir vergessen. No, we cannot forget that we forgot. Nein, wir können nicht vergessen, dass wir vergessen I haben. I never want to forget that I forgot. Ich möchte niemals vergessen, dass ich vergessen habe. Manasseh is the firstborn. Manasseh ist der Erstgeborene. It will always be Manasseh. Immer wird es der Manasseh sein. God caused me to forget. Gott hat mich vergessen lassen. Then forget it. Also dann vergiss es. I don't want to forget it. Nein, ich möchte nicht vergessen. You said God calls you to forget. Du hast doch gesagt, Gott lässt dich vergessen. Right. Ja. Then let's forget it. Ja, dann lass uns das vergessen. No, I don't want to forget it. Nein, ich möchte das nicht vergessen. You just said you forgot it. Du hast gerade gesagt, du hast das vergessen. Yeah, I said I forgot it, but I don't want to really forget it. Ja, ich habe gesagt, ich vergesse das, aber ich möchte nicht wirklich vergessen. I don't want to forget that I forgot. Ich möchte nicht vergessen, dass ich vergessen habe. I mean, in my heart I forgot, of course. Ja, in meinem Herzen habe ich es vergessen. Das stimmt. But in my brain I'll never forget it. Aber in meinem Gedächtnis, nein, da werde ich das niemals vergessen. Manasseh is the firstborn. Manasseh ist der Erstgeborene. And they will always be Manasseh. Es wird immer dann Manasseh God caused me to forget. Gott hat mich vergessen. Because I don't want anyone to forget that I forgot. Ich möchte niemand, dass niemand vergisst, dass ich vergessen habe. See that? Verstehst It's du? Gotta be Manasseh. Das muss der Manasseh sein. Be a monument. Das muss dieser Manasseh sein. Forever that I never forgot. Denkmal für immer, für alle Zeiten. I mean that people will never forget that I forgot. Nämlich damit die Leute nie vergessen, dass ich vergessen habe. Well, let's forget it right now. Nun, vergessen wir es jetzt. No, Ephraim. Nein. Ephraim is getting the blessing. Der Ephraim bekommt den Segen. Could you imagine, you know who Ephraim was? Wisst ihr, wer der Ephraim war? It was the mighty tribe of the north. Das war dieser mächtige Stamm im Norden. In the book of Hosea, im Buch Hosea, around 30 times Israel is called Ephraim. Da wird Israel ca. 30 Mal Ephraim genannt. Not Reuben or anything else. Nicht Reuben oder sonst Ephraim. Ephraim. Synonymous with the name Israel. Nämlich ein Synonym für den Namen Israel. The blessing that God bestowed upon Joseph was unbelievable. So der Segen, den Gott auf den Joseph gelegt hatte, das war unglaublich. He had two portions in the tribes of Israel. Zwei Anteile hatte er in den Stämmen two. Israels. Twice a double portion. Einen doppelten Anteil. Who came from Ephraim? Wer kam aus Ephraim? Joshua came der from Joshua Ephraim. Kam aus Ephraim. Samuel came from Ephraim. Samuel kam aus dem Stamm Ephraim. They were a mighty tribe. Das war ein mächtiger Stamm. A mighty tribe. Ein mächtiger Stamm. Powerful. Mächtig. They were blessed by God. Und sie wurden gesegnet von And Gott. And Manasseh was okay too. Und der Manasseh war They're auch okay. But you know what? Aber wisst ihr was? In our hearts, in unseren Herzen, God wants to promote fruitfulness. Möchte Gott die Fruchtbarkeit hervorbringen. In our experience, in unserer Erfahrung, the first part of our experience, der erste Teil in unserer Erfahrung, is to see that in my affliction, besteht darin, dass ich erkenne, in meiner Mühsal, let me read something I found today. Möchte euch was vorlesen, was ich heute gefunden habe. One scholar said this, einer der Schriftgelehrten sagt Folgendes. We should bear our present afflictions, wir sollten unsere gegenwärtige Mühsal, as people who know that God's providence will so outweigh our present affliction, als Menschen tragen, die wissen, dass Gottes Vorsehung unsere Anfechtungen weit übersteigen wird. With future comforts, und zwar mit zukünftigen Trost. That we will even forget our present afflictions, so dass wir sogar unsere gegenwärtigen Anfechtungen vergessen. When they are past. Wenn sie vorbei sind. And that means right now in my affliction. Und das bedeutet eben jetzt in meiner Mühsal. Whether it's a sickness, ob das jetzt Krankheit or it's ist, domestic, ob das jetzt zu Hause ist oder in politischer or Hinsicht oder in geistlicher Hinsicht oder in meinen Gefühlen oder psychologisch, whatever it is, was immer es ist, in meinen Finanzen. In my affliction. In meiner Mühsal. God wants to do two things in the affliction. Darin, da möchte Gott zwei Dinge tun. He wants to cause me to forget. Er möchte mich vergessen lassen. Number one. Das ist das Erste. And number two, he wants to cause me to be fruitful. Und Punkt zwei, er möchte, dass ich Frucht hervorbringe. In my affliction. In meiner Mühsal. And then he does a wonderful thing eventually. Und dann macht er schließlich auch eine ganz wunderbare Sache. I become so fruitful. Ich werde so Frucht that I even forget that I forgot. Dass ich sogar vergesse, dass ich vergessen habe. Amazing, huh? I even forget that I forgot. Ich vergesse sogar, dass ich vergessen habe. You're quite amazing. Du bist erstaunlich. What you went through. Was du alles durchgemacht hast. What I go through. Was habe ich durchgemacht? Ich erinnere mich. Remember, they were telling me, you know, your family situation when you grew up. Erinnert dich, du hast mir erzählt von deiner Familiensituation. You know, and your dad and all, your dad and all that stuff. Und von deinem Vater und all das. Oh yeah, that's right. Ja, genau. I forgot that I forgot. Ich habe das vergessen, dass ich das vergessen habe. A healing, such a healing. I forgot. Solch eine Heilung. Ich habe das vergessen. Forgot that I forgot. Ich habe das vergessen. But how often we want to remember that we forgot. Aber wie oft wollen wir uns daran erinnern, dass wir vergessen that haben? That we would even dishonor God. So dass wir Gott sogar entehren. We would even grab the hands of the patriarch. Wir nehmen die Hand des Patriarchen. So displeased. So missfallen. What are you doing? Oh, was machst du da? No, it goes on him. Da hört's her. Was machst du da? Was machst du da? I know what I'm doing. Ich weiß, was ich mache. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich mache. I'm blessing Ephraim as the firstborn. Ich segne den Ephraim als Erstgeborenen. His name was fruitfulness. Sein Name war Fruchtbarkeit. I know exactly what I'm doing. Ich weiß ganz genau, was ich mache. The blessing goes to Ephraim. Der Segen geht auf den Ephraim über. And son. Und so, you're going to forget that you forgot. Du wirst das vergessen, dass du vergessen hast. Amazing, huh? Ist erstaunlich. And we live this life, this brand new life. Und wir leben dieses völlig neue Leben. And just to go back for a moment. Um nur einen Moment noch zurückzugehen. Joseph is in the pit. Der Josef, er ist da in diesem Loch. There's his brother Reuben and all these different ones. Und da ist sein Bruder Reuben und all die Reuben anderen. Reuben wasn't there because Reuben came back and then Joseph was gone. Aber Reuben war nicht dabei, weil er kam dann erst zurück, als Josef schon weg war. What did you do with them? Was habt ihr denn mit ihm gemacht? We sold them. Wir haben ihn verkauft. I can't believe it. Nein, ich glaub's nicht. Well, you didn't stick up for him, Reuben, did you? Ja, du bist ja nicht da gewesen, Reuben, oder? You didn't stick up for your brother as the firstborn, did you? Du bist ja nicht eingetreten für deinen Bruder jetzt, oder? So what are you complaining about now? He's gone. Also warum beklagst du dich jetzt? Er ist weg. And who would have known that in the mind of God? Und wer hätte sich das vorstellen können in den Gedanken this Gottes? This brother who is sold into slavery. Dass dieser Bruder, der in die Sklaverei verkauft wird. That his sons. Dass dessen Söhne. We're going to take over the birthright of the first two. Die Geburtsrechte des Erstgeborenen übernehmen würden von diesen Zweien. Wow. And who came through Manasseh? Und wer kam durch den Manasse? Who is a great man who came through Manasseh? Wer war einer der großen Gerald, Männer, die durch Manasse kamen? It's a great man who came through. Gideon came through Manasseh. Der Gideon kam durch Manasse. Gideon dann. Came through Manasseh. And then it was a bit of turmoil between Ephraim and Judah because they were the two great tribes. Und da gab es dann ein wenig so diese Machtkämpfe zwischen dem Juda und dem King Saul would come through Benjamin. Der König Saul, er kam durch den Benjamin. But then King David comes through Judah. Aber der König David, er kam durch Juda. And then Solomon comes through Judah. Und auch der Salomo kommt and durch den Jesus Stamm Juda. Christ himself comes through Judah. Und auch Jesus Christus selbst kommt durch den Stamm Juda. What a story. Was für eine Geschichte. What a lesson. Was für eine Geschichte. But the thing is, God caused it. Aber die Sache ist die, Gott hat das verursacht. God caused it. Gott hat das verursacht. I can't forget. Ich kann nicht vergessen. I can't forget and I can't produce fruit. Und ich kann nicht vergessen und ich kann auch keine Frucht hervorbringen. But when I begin to see what God is doing. Aber wenn ich da zu sehen beginne, was Gott macht. That God has a plan in this. Dass Gott einen Plan hat in der Situation. That this plan is so high. Und dass dieser Plan so sehr da oben ist über unseren Gedanken. Probably never could not even conceive in his mind. Etwas, was man sich gar nicht aus den Gedanken ausmalen hätte können. If someone had told him. Wenn ihm das jemand gesagt hätte. Joseph, you know what's going to happen? Joseph, weißt du, was geschehen wird? Your son. Dein Sohn. Is going to get the birthright to your older brother. Er wird das Geburtsrecht erlangen über deinen älteren Bruder. Yeah, right. Come on. Ja. And he's going to have the greatest tribe. Und du wirst den größten Stamm hervorbringen. In the north, im greatest Norden. Tribe. Den größten right. Stamm. Come on. No, I'm telling God has a plan. Na, ich sag dir, Gott hat einen Plan. And that plan of God's und dieser Plan Gottes makes us forget. Der lässt uns vergessen. God causes us to forget. Gott bringt uns dazu, dass wir vergessen. Is gone. Die Bitterkeit ist dann the weg. Anger's gone. Der Zorn ist weg. We don't even care anymore. Wir kümmern uns gar nicht mehr um das. We don't even care what people did because the plan is before us. Und du kümmerst dich gar nicht mehr um das, was die Leute angetan haben, weil der Plan liegt vor dir. What Reuben lost, what Simeon lost, what Levi lost. Und was der Reuben verloren hat, der Simeon und Levi got back by becoming the priestly tribe. Der Levi ist wieder zurückgekommen. Er wurde dann zum priesterlichen Stamm. Through faithfulness. Durch die Treue. But here we are tonight. Aber da sind wir heute Abend. So with this, let's close. Wir wollen also mit dem abschließen. And maybe as we pray. Und wenn wir jetzt beten, vielleicht. We're all in some kind of affliction. Wir sind alle in einer bestimmten mühseligen Everyone here has some kind of affliction. Jeder von uns hat hier irgendeine Mühsal zu tragen. Let's pray tonight. Beten wir heute Abend. That by faith, dass wir im Glauben, in God's promise, nämlich im Glauben an die Verheißungen Gottes, all things work to the good. Dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. That by faith, im Glauben, God can cause us to forget. Dass Gott uns dazu bringen kann, zu vergessen. The things that have hurt us. Die Dinge, die uns verletzt haben. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, ich danke dir heute Abend. For such stories in the Bible. Für solche Geschichten in der Bibel. Stories that can change our lives. Geschichten, die unser Leben verändern können. That can open up our perspective. Die unsere Erwartungen verändern können. That can give us a future. Die uns eine Zukunft zeichnen that können. That can heal us in the moment. Die uns heilen können im Moment. Father, I pray if there's someone here tonight. Vater, ich bete, wenn da heute Abend jemand hier ist. Who is in distress. Der Mühsal erleidet. Through bitterness, anger. Durch Bitterkeit, durch Zorn. Towards someone. Gegenüber jemand anderem. Or something. Oder gegenüber einer Sache. Toward a teenager. Gegenüber einem Teenager. Toward a mother-in-law. Oder gegenüber der Schwiegermutter. Toward a daughter-in-law. Oder gegenüber der Schwiegertochter. Toward a boss. Oder gegenüber seinem Arbeitgeber. Toward a toward another church. Gegenüber einer anderen Gemeinde. Or a former pastor. Oder einem ehemaligen Pastor. Father, we pray tonight. Vater, wir beten heute Abend. In light of your promise, im Lichte deiner Verheißungen. All things work together for the good. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. For those who love God. Für diejenigen, die Gott lieben. Father, we pray. Wir beten, Vater. That tonight you would heal, dass du heute Abend Heilung bringst. And cause us to forget, dass du uns vergessen lässt. In light of your goodness. Im Lichte deiner Güte. Begin the process tonight. Beginne diesen Prozess heute Abend. I pray. Ich bete. If there's somebody here, und wenn heute jemand hier ist, never received Jesus, der Jesus niemals angenommen hat, pray with me tonight. Dann bete jetzt mit mir heute Abend. Say, Lord Jesus, sage, Herr Jesus, I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Save me. Errette mich. Cause me to be fruitful. Bring du mich dazu, Frucht zu bringen. Take away my sin. Nimm meine Sünde weg. Cause me to forget it. Und veranlass du mich, dass ich vergesse. Ich bete, forgive me tonight. Vergib mir heute Abend. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.